1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So, ihr Lieben. Ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio in der Nacht von Freitag auf Samstag. Wir sind ein bisschen zu spät und bitten das zu entschuldigen. Jetzt sind wir da, ihr seid auch da, ich freue mich sehr. So, wir haben eine Freithemennacht, wie immer freitags, und wir beginnen mit einem Anrufer, den ich am Mittwoch schon kurz auf dem Sender hatte, am Ende der Sendung, aber wir hatten nicht viel Zeit und da hatte ich ihm versprochen, wir reden Freitag ausführlich, und das wollen wir jetzt auch tun. Ich begrüße ganz herzlich den Robert, und Robert ist 40 Jahre alt. Hallo Robert. Ja, hallo Domian, hallo. Ja, schön, dass du heute Zeit hast und nochmal dann mit uns sprechen kannst. Ja, also erstmal muss ich sagen, ich weiß ja nicht, ob man das über den Sender sagen darf, aber ich würde gerne mal was sagen. Bitte. Also ich habe, ich bin 40 Jahre, das habe ich dir ja erzählt, und ich bin also vorgestern überrascht gewesen, da gab es bei euch eine Sendung, die nennt sich Monitor. Ja. Und ich muss sagen, ich war sehr überrascht, dass das seit 20 Jahren das erste Mal auch im deutschen Fernsehen ausgesendet wird, dieses Problem. Also wir reden jetzt über dein Problem. Ja, über mein Problem, genau. Und dein Problem, sagst vielleicht den Leuten nochmal, die sich nicht erinnern, ist? Also mein Problem ist halt, ich kann nicht richtig schreiben, also fast nicht schreiben. Ja. Bin auf fremde Hilfe angewiesen und und habe gedacht, Mensch, das ist echt mal ein Thema, was man wirklich ansprechen sollte, weil das ist eigentlich in unserer heutigen Gesellschaft eigentlich, ja, ein heikles Thema. Ja, du kannst nicht schreiben und kannst auch nicht lesen. Lesen kann ich schon, lesen aber ich kann nicht schreiben. Ja. Wie kommt das, dass du nicht schreiben kannst, wenn du aber lesen kannst? Ja, da müssen wir mal ausholen. Also ich bin Jahrgang 66, wie du ja vielleicht nachrechnen kannst. Und ich bin 74 in die Schule gekommen. Mhm. Und das sind ja nun mal geburtsstarke Jahrgänge gewesen. Mhm. Wir waren 30 Schüler, bis zu 35 Schüler in dieser Schule halt. Ja, und wenn du dann da nicht mitkamst, dann bist du halt untergegangen. Das ging dann so weit, also bis zur vierten Klasse ungefähr. Ja. Dann, ich muss sagen, meine Lehrer, das habe ich dir auch gesagt, am Anfangsgespräch, aufgrund, dass man immer mehr Druck gemacht hat von Seiten der Lehrer halt, auch auf meine Eltern halt, ja, kam das Lehrerpersonal mit mir auch nicht mehr zurecht, weil ich damit nicht zurechtkam. Ich wurde von Klassenlehrer an den Ohren gezogen, ins Kartenzimmer eingesperrt, der Direktor kam an, hat mir in die Ohren gezogen. Mhm. Ich möchte dir das gar nicht alles weiter erwähnen, was der alles gemacht hat, aber es ist so. Auf jeden Fall gab es Schwierigkeiten in der Schule. Ja, und du bist irgendwie durchs Netz gefallen. Das kann ja schon mal passieren. Es gibt ja wirklich in Deutschland, ich weiß nicht, wie hoch die Zahl ist, von Menschen, die nicht lesen und nicht schreiben können. Und man fragt sich immer, wie kann das passieren in unserer Welt, in unserer Gesellschaft, aber es passiert halt. Ja. Wie hast du dich jetzt die letzten Jahre, Jahrzehnte durchgeschlagen, ja, ohne? Ich bin da gerade noch weiter erzählen, Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe. Ja, und dann, wie gesagt, dann bin ich leider, deswegen habe ich mich gestern, also vorgestern sehr gefreut, kam ich dann in eine Sonderschule. Ja. Ja, und wenn man dann in so einer endlosen Schleifmühle ist halt, wird man da ja auch nicht so gefördert, wie man eigentlich gefördert werden sollte, um aus dieser Schleife wieder rauszukommen. Mhm. Ja, hat man Abschluss dann gemacht mit Mühe und Not halt, hat dann ein paar Jahre gejobbt halt, hab dann eine ganz tolle Einrichtung in Deutschland gefunden, wo ich auch meinen Kaufmann machen konnte, bei euch im Ruhrgebiet. Deinen Kaufmann konntest du machen? Ja. Ja. Und da hat man so. Und das geht? Du konntest deinen Kaufmann machen, ohne schreiben zu können? Ja, richtig. Wie funktioniert sowas? Man muss doch als Kaufmann ständig schreiben. Das ist richtig. Also erstens mal, ich hatte ja gerade eben zum Anfang gesagt, ich war in einer Sozialanrichtung, wo ich da noch sehr gefördert worden bin. Und zweitens halt, ich kann ja alles erlesen. Also ich kann dir ja alle fragen, wenn du mir das schriftlich zeigst, kann ich das zumindest erlesen. So, und dann ich als Linesthenika, so nennt sich die Erkrankung halt, ich kann mir einen Brief schreiben, ich kann ihn dir vorlesen, aber du kannst ihn nicht lesen, aber ich kann ihn dir lesen. Also als Linesthenika hat man bestimmt den... Okay, aber du musst ja als Kaufmann, musst du ja unter Umständen auch Briefe fertigstellen. Wie machst du das denn? Ja, hab ich ja gerade gesagt. Also es gibt eine Schrift, die einer, der nicht schreiben kann, entwickelt halt, die er selber erlesen kann und lesen kann halt, aber die hat andere, wie du zum Beispiel... Wenn ich dir jetzt einen Brief schreiben könnte, du wüsstest gar nicht, was willst du überhaupt von mir? Ich könnte dir... Du kannst mit dieser Schrift dann auch in der Firma arbeiten? Ja, also in der Ausbildung konnte ich damit arbeiten. Ja. Wie sieht es denn jetzt aus? Du bist 40 Jahre alt. Hast du eine Arbeit oder bist du arbeitslos? Nein, ich bin weder arbeitslos noch Sozialhilfeempfänger. Ich bin aufgrund psychiatrischen Erkrankungen halt seit 4 Jahren in Rente. Ah ja, verstehe. Jetzt haben wir, ich habe ja gesagt, dass ich mit dir schon angefangen habe, mich zu unterhalten am Mittwoch. Ja. Und wir haben so viele aufmerksame Zuschauer und Zuhörer. Und da haben wir gleich eine Mail bekommen vom Alpha-Telefon des Bundesverbandes Alphabetisierung. Und die bieten einen Kontakt an. Die würden sich gerne mit dir in Verbindung setzen und dir auch helfen. Also das ist sehr lieb von der Einrichtung. Ich kenne die Einrichtung Alpha. Ah ja. Ich muss dir sagen, das hätte man, wenn man das vor 20 Jahren machen, hätte man das machen können. Ich sag dir mal so, wenn einer das sozusagen eingebrannt bekommt, dann, also ich habe Lehrgänge gemacht mit Rechtschreibung, mit Abendschule, mit Volkshochschule, Kurse in der Ausbildungsstätte. Also wirklich, ich habe wirklich ernsthaft versucht, das mal auf die Realität zu bringen. Also du kannst dir gar nicht vorstellen. Also du meinst, dass du das jetzt gar nicht mehr schaffen würdest? Nee. Ach so. Weil, wie gesagt, also ich wollte noch etwas ausführen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was das in meinem, zumindest ich meine, gut, ich bin zwar 40 Jahre, es ist zwar kein langes Leben, aber in den 20 Jahren, wo ich Bewerbung schreiben musste mit den Arbeitsämtern und was ich heute noch ab und zu Probleme habe mit den Ämtern, auch das mit dem Arbeitsamt, früher damals, also damals musste ich ja noch Bewerbung schreiben, auf das. Ja, das glaube ich, weil man ja, natürlich, man ist ja ständig damit konfrontiert, dass man irgendwie schreiben muss. Deswegen fand ich das so nett hier von den Leuten von Alpha Telefon und würde trotzdem vorschlagen, dass wir euch nochmal in Verbindung bringen. Vielleicht kann man ja doch irgendetwas noch machen. Ich meine, du bist ja erst 40 Jahre alt, das ist ja auch noch kein Alter. Ja. Vielleicht kann man dir ja doch noch ein bisschen unter die Arme greifen und das Ganze etwas vorantreiben. Das wäre ja super. Ja, klar. Ne? Ja. Wie lebst du? Lebst du alleine oder hast du eine Partnerin oder eine Familie? Nee, meine Partnerin hat sich leider getrennt von mir aus Grund meiner psychiatrischen Gründen. Ich habe 2 ganz tolle Kinder, wo ich weiß, da muss ich ein autistisches Kind. Ja. Und jetzt kommt der Hammer, jetzt fasst dich mal schön an die Füße. Meine Tochter wurde jetzt gerade vor 3 Tagen getestet und die hat die gleichen Probleme wie ich mit der Rechtschreibung. Ja. Und man hat mir gesagt, also der Kinderpsychologe, der diesen Test mit Annalena durchgeführt hat, hat gesagt, das sei genetisch auch vererblich, diese Erkrankung. Gut, es ist früh erkannt. Ich habe noch nie gehört, das allererste Mal, dass ich gehört habe, dass das sogar vererblich ist. Ja. Aber nun kann man dem Mädel vielleicht helfen, weil es früh erkannt wurde, das Ganze. Robert, wir machen jetzt Folgendes. Erstmal möchte ich, dass du noch ein ausführliches Gespräch mit meiner Mitarbeiterin, meiner Psychologin führst. Ja. Dort kriegst du dann auch nochmal den Kontakt und die Telefonnummer auf dem Alpha-Telefon. Ja. Und vielleicht gelingt ja doch irgendetwas, dass man noch etwas helfen kann, wenn auch schon viele Sachen gescheitert sind. Aber vielleicht klappt es dann ja doch. Ich würde auch noch jemanden ganz herzlich grüßen, aber es gibt eine Person in meinem Leben, der ich eigentlich bis zum heutigen Tage eigentlich sehr viel verdanke, gerade wenn ich Probleme habe, jemanden Brief zu schreiben, sei es mit den Ämtern, sei es halt mit Passbehörden, sei es halt... Okay, raus mit der Sprache, wer ist es? Also ich würde ganz gern mal meine Martina grüßen. Hallo Martina, ich danke dir in den ganzen 40 Jahren, dass du mir immer geholfen hast, mir mit Ämtern sich auseinanderzusetzen, mit Behörden, mit der LVA, mit Arztberichten. Also, der Gruß ist rübergegangen jetzt. Der Gruß ist jetzt zu Martina rübergegangen. Ja. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute, Robert. Ja, du legst bitte auf. Und ich nochmal sprechen konnte. Ja, gar keine Sache. Und wir rufen dich jetzt gleich zurück, okay? Dankeschön. Alles Liebe, tschüss. Tschüss. So, Freunde, Freundinnen. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über was, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de und wenn ihr mailt, bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer draufzuschreiben. Hier ist Herbert und Herbert ist 43 Jahre alt. Hallo Herbert. Nein. Guten Abend, Domian. Ja, hallo. Erstmal eine kleine Korrektur, ich bin 42 Jahre alt. Mann. Ich bitte sehr um Entschuldigung. Das Also, ich begrüße ganz herzlich Herbert, 42 Jahre alt. Aus Mainz, okay. Aus Mainz. Genau. Mein Problem ist, ich bin seit 14 Jahren verheiratet und aber homosexuell. Seit 14 Jahren verheiratet, aber homosexuell? Seit wann weißt du denn, dass du schwul bist? Eigentlich seit frühester Kindheit. Also, du bist in die Ehe gegangen, wissend, dass du eigentlich auf Männer stehst. Richtig. Weiß deine Frau das? Ja, eben halt nicht. Ich möchte mich jetzt aber outen. Und da habe ich mir gedacht, weil ich auch gehört habe, ja, ich weiß nicht, sind wir jetzt bei du oder sie? Wir sind bei du. Bei du. Ja, klar. Weil du ja auch vielleicht eventuell gut. Ja, wollen wir jetzt nicht aussprechen, ne? Was? Ich weiß nicht, was du meinst. Nee, aber auf jeden Fall habe ich mir gedacht, dass ich da eigentlich nur mit dir drüber sprechen kann. Also ich bin auch sehr streng erzogen worden. Ja. Mein Vater war Offizier oder beziehungsweise ist Offizier bei der Bundeswehr, jetzt im Ruhestand. Ja. Meine Mutter ist Krankenschwester und also das war schon eine sehr auch katholische geprägte religiöse Erziehung. Ne? So, und da komme ich eigentlich nicht raus. Ne? Ich habe zwei Kinder, eine Tochter von 8 und einen Sohn von 9. Also ich frage dich doch mal so ein paar Sachen aus der Vergangenheit, mal so Spots in die Vergangenheit. Die Frau hat nie etwas geahnt oder gewittert davon? Nein, also ich habe eigentlich ein Talent dazu, mich zu verstecken. Ja. Hast du denn in diesen all den Jahren heimlich Kontakte zu Männern gehabt? Ja, das habe ich. Ja. Warst du in Männer auch verliebt? Ist die Verbindung schlecht? Hallo? Ja, ich kann dich sehr gut hören. Ja, hallo? Hallo, hallo? Hallo? Ja, ich höre dich sehr gut. Hallo? Hallo? Ja, Herbert, sonst legen wir doch mal auf und wir machen einen neuen Anlauf, oder? Nur ist er weg. Dann machen wir weiter mit dem Bobby, warum nicht? Hallo Bobby. Bobby, 24 Jahre, guten Morgen. Ja, hallo, Domian. Jetzt weiß ich nicht, ob gerade die Leitung weg war oder ob Herbert einfach... Oh! Jetzt auch nicht böses. Wir hatten diese Woche schon mal große Probleme hier mit unserer Telefonanlage, wo die Leitungen auch ständig abkackten. Das klingt jetzt wieder so. Wenn das jetzt der Fall sein sollte, dann können wir einpacken. Denn ohne die Telefonanlage können wir diese Sendung nicht machen. Daniel versuche ich jetzt auf einer anderen Leitung. Hallo Daniel, 23. Ja, hallo. Hallo Daniel. Hallo Domian. Du hörst mich und ich höre dich. Ich höre dich gut, ja. Das ist gut. Hoffentlich bleibt es auch so. Ich hoffe auch. Ja. Um was geht's bei dir, Daniel? Also erstmal möchte ich dir vorab bringen, du hast eine super tolle Sendung. Danke. Ich höre sie und sehe sie jeden Abend. Aha. Egal wie ich arbeite, ich versäume die nie. Das ist toll, freut mich. Okay, und mein Thema ist eigentlich von gestern, Voyeurismus. Ich habe es gestern aber leider nicht geschafft, mehr durchzukommen. Ja. Und zwar habe ich vor kurzem, so circa 4 Wochen meinen Hang zum Voyeurismus entdeckt. Ach, vor kurzem erst? Vor kurzem erst, und ja. Durch was hast du den Hang zum Voyeurismus entdeckt? Ja, es ist ein bisschen komische Geschichte. Und zwar fing es alles damit an, dass meine Wohnung mal nicht bewohnbar war, eine Woche lang, weil im Flur ein Brand ausgebrochen ist. Ja. Und dann musste ich wohl übel ins Hotel. Ja. Und ja, da habe ich dann im Hotel meinen Voyeurismus entdeckt. Mehr oder weniger Voyeurismus. Die meisten denken, Voyeurismus ist meistens auch zugucken, aber es ist auch lauschen oder hören. Und was hast du da im Hotel gemacht? Oder was hast du da gehört, gelauscht? Ja, es fing halt so an, dass ich im Hotel war, die ersten Nächte, habe ich mir dabei nichts gedacht. Da haben halt Pärchen, je nachdem, ich wusste nicht wie alt, ich wusste nicht wie die aussehen, das war auch einer der Kick, habe ich halt dann die in Action gehört, sage ich jetzt mal. Also weil die Wände nicht sehr dick sind in manchen Hotels? Richtig. Du lagst allein und einsam in deinem Zimmer? Richtig. Und plötzlich hörtest du interessante Geräusche von nebenan? Richtig. Also das erste Mal war es direkt gegenüber von meinem Zimmer. Ja. Und dann, aber du hast doch dann nur gehört, ne? Ja, genau. Oder hast du auch das Schlüsselloch, sofern ein Schlüsselloch? Die haben keinen Schlüssel, kann man nicht gucken. Gibt's ja gar nicht mehr. Wobei ich wirklich schon zum Teil wirklich gedacht habe, so von wegen, kann ich nicht irgendwie von außen irgendwie reingucken, aber das war im dritten Stock, das war ein bisschen schwer. Ja, so, hast du in deinem Bett gesessen und hast wirklich die ganzen Kopulationsgeräusche gehört? Also, ja, am Anfang war ich nur im Bett sitzen und... Dann ging es dann so weit, dass ich zum Teil wirklich geguckt habe, so von wegen, ist in der Etage irgendwo eine Kamera, was dann natürlich nicht war. Und dann habe ich mir wirklich am Abend so zwischen 12, 1 Uhr morgens so mich draußen immer auf Flur auf und ab bewegt und guckt, wo was sein könnte. Ach, wenn so jemand vom Fahrstuhl hochgekommen ist oder ich Ahnung gehabt hätte, es könnte jemand rauskommen, habe ich so getan, als wäre ich zum Fahrstuhl gegangen. Deswegen mit der Kamera, damit ich mit dich wiederum niemand beobachtet. Nee, ist keine, habe ich beobachtet. Ja, ich verstehe schon. Ja. Achso, dann hast du es ganz, ganz gezielt eingefädelt. Mittlerweile, ja. Ja. Aber du wohnst jetzt wieder in deiner Wohnung. Ja, mittlerweile wohne ich wieder in meiner Wohnung. Und bist du aber da auf deine akustischen Kosten gekommen? Dann jeden Fall. Also letzte Zeit, es ist ja mittlerweile so, dass ich wirklich jedes Wochenende fast ins Hotel einchecke, um nur meinen Voyeurismus zu kriegen, mehr oder weniger. Erzähl nix, ehrlich? Ja. Also das kostet doch Kohle. Ja, es geht. Naja, also, gut, du musst ja dein Zimmer bezahlen. Ja, ja, klar, aber das kann ich, kann ich von der Firma absetzen. Also, ach so. Aber ist es ja nicht, also jetzt müssen wir auch Butter bei die Fische. Ja. Du sitzt dann da, du stehst unter Umständen vor einer Hoteltür. Richtig. Und hörst zu, was da abgeht. Richtig. Nicht nur zu, sondern ich habe auch zum Teil, mittlerweile ist es so, der Drang so groß, dass ich mittlerweile, wenn ich mir wirklich sicher bin, dass ich dann wirklich vor der Tür onaniere. Das wollte ich gerade fragen. Ich wusste, habe ich mir gedacht. Nein, und aber auch dann nackt. Wie bitte, nackt? Ja. Du stehst nackt auf einem Hotelflur und onanierst vor der Tür, bist du Jack? Da kann doch wirklich jede Sekunde irgendjemand rumkommen. Mittlerweile habe ich den Dreh raus. Aber warum denn nackt? Du musst doch nicht splitterfasernackt da stehen. Ja, ich gehe ja erst normal raus und gucke, wo was sein könnte. Ja. Ist ja nicht so, dass ich 10, 15 Minuten vor der Tür höre und höre. Ja. Das geht eigentlich relativ schnell. Ja, aber warum denn splitterfasernackt? Warum denn? Weil das immer so, ich sitze in meinem Hotelzimmer. Ja. Dann ahne ich so von wegen, okay, das Zimmer und das Zimmer könnte was sein, dann höre ich so an der Tür. Ja. Und wenn ich dann an der Tür diverse Geräusche, die da eigentlich dafür deuten, dass es auf jeden Fall was ist. Ja. Dann gehe ich kurz raus, höre 5 Minuten, 10 Minuten. Ja. Und wenn ich dann fertig bin, dann gehe ich wieder in mein Zimmer. Ja, aber. Das ist die halbe Nacht. Ja, aber jetzt nochmal die Frage: Warum ziehst du dich denn ganz nackt aus, wenn du rausgehst? Ich schlafe nackt. Ach so. Ja, also im Hotelzimmer, da habe ich, wenn ich schlafe, habe ich da meistens nichts an. Aber stell dir mal vor, da geht irgendein andere Hotelzimmertür auf und du stehst dann da im Adamskostüm in deiner vollen Pracht. Okay, dann habe ich ein Problem. Bis jetzt ist es noch nicht passiert. Das glaube ich allerdings auch. Weil ich das insofern auswiege, dass das ziemlich viele Geschäftsleute sind und die pennen, schlafen meistens nachts, weil sie morgen früh wieder raus müssen. Und gibt es denn so viele Pärchen, die Geräusche machen? Ja, meistens Wochenende. Deswegen bin ich ja meistens immer Freitag, Samstag, Sonntag ein drinne. Also definitiv gibt es, aber es gibt auch Pärchen, die ganz stillen Sex haben, wo man gar nichts hört. Höchstens mal ein leichtes Stöhnen oder so. Ja, aber das ist meistens, haben sie meistens, ich kann, wiegt das jetzt mittlerweile so aus, da wo nachts noch der Fernseher relativ laut ist, da muss was sein. Ach so. Und meistens sitze ich auch unten in der Hotellobby, beobachte, wer reinkommt, wer eincheckt, wer auscheckt, wie auch immer. Meistens Samstag. Ja. Und dann wiege ich das aus und dann weiß ich ungefähr, kann ich mir ungefähr auch ein Bild machen, wie das Pärchen aussieht. Also, ich denke gerade so ein bisschen darüber nach. Du trittst den Leuten ja nicht zu nahe. Du guckst nicht durch ein Schlüsselloch. Nein. Und wenn die laut sind in ihrem Hotelzimmer, ist es halt deren Problem. Und wenn die dann belauscht werden, ist es dann auch deren Problem. Insofern kann man da ja gar nicht jetzt groß gegen etwas einwenden. Aber das läuft jetzt erst ein paar Wochen, sagst du, ne? Ein paar Monate. Richtig, ein paar Monate. Ja. Und wenn ich zu Hause bin unter der Woche, weil ich mache das ja übrigens nur am Wochenende, weil ja da am meisten die Action ist, sag ich jetzt mal. Ja. Und wenn ich unter der Woche zu Hause bin, muss ich da anderweitig irgendwie gucken, weil ich ja auch berufstätig bin, dass ich da anderweitig das irgendwie entweder zurückhalte oder irgendwie Druck ablasse, sage ich jetzt mal. Sei es jetzt in der Nachbarschaft irgendwo gucken, wo ich eventuell da, wo es wiederum ums Gucken geht. Weißt du, auf Dauer ist das natürlich frustrierend, ne? Du, ja, klar. Das Ideale wäre ja für dich, wenn du mal klopfen würdest und, und du fragst ganz einfach, darf ich denn zugucken? Das habe ich mir schon mal überlegt. Könnte natürlich nach hinten losgehen. Könnte aber auch funktionieren. Könnte nach hinten losgehen, das direkt könnte, gut, wenn es funktionieren würde, wäre ich erstmal total baff. Wäre das interessant für dich? Dann wäre ich baff. Wenn es funktionieren würde, dann würde ich erstmal wahrscheinlich doof gucken, weil ich damit nicht rechnen würde. Ja, aber das würde dich auch interessieren. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Dafür hätte ich nicht genügend Mut dazu, irgendwie anzuklopfen und fragen, kann ich mal bei euch zugucken? Aber es gibt ja, habe ich mir sagen lassen, Pärchen, die auch gezielt Voyeure suchen, die sie einladen, dann sitzt der Voyeur im Zimmer, ja, so wie du es gerne tätest, ja, und dann kommen die zur Sache und die finden es scharf, beobachtet zu werden und jeder hat seinen Spaß. Das wäre doch die ideale Sache für dich. Das wäre total ideal, wenn du vielleicht solltest du dich mal schlau machen und mal auf diversen Seiten suchen, wo man sowas finden kann. Ja, bin ich überwiegend schon bei ein paar diversen Seiten mehr oder weniger angemeldet und bin auch schon da in den Foren vertreten und guck da schon nach. Also, der Daniel hat seinen Voyeurismus, seinen Spaß am Spannen entdeckt. Ja. Noch auf einer Ebene, wo ich sage, ist okay. Doch, ja. Also ich werde es auch nicht wahrscheinlich nicht aufgreifen, so Swingerclub würde mich mal interessieren, aber das ist nicht so meine Richtung. Nein, ich finde immer ganz blöd, wenn man Leuten wirklich, ohne dass sie es wünschen, in ihre Intimsphäre, wenn man eindringt. Das würdest du auch nicht wollen. Aber so, wenn jemand im Hotel halt laut ist beim Sex, Gott, ja, das ist halt dann dessen Risiko, dass er auch gehört wird, ne? Richtig. So. Wobei ich wurde auch schon mal gefragt, so vom Bekannten, auch von deiner Relation jemanden, warum ich mir keine Prostituierte hole. Ja. Ja, ist doch was ganz anderes, ne? Richtig, das ist auch, Ich könnte mir vorstellen, bei dir ist das auch so ein bisschen der Thrill, so dieses nicht entdeckt zu werden, ja, so das Heimliche und so, da ist mein Puls, der schlägt relativ schnell, wenn ich dann im Flur draußen rum und zuhöre. Ja, da vielleicht verliert sich das Ganze auch wieder. Ja, Daniel, ich danke für deinen Anruf und für die offene Schilderung. Danke. Eine Frage noch. Bitte. Kann ich noch ein Autogramm von dir haben? Ja, du legst auf und wir rufen dich zurück wegen der Anschrift. Okay. Tschüss, Daniel. Ciao. So, ihr Lieben, sollen wir beten, dass hier unsere Apparatur bei Sinnen bleibt. Ich wage jetzt mal die nächste Leitung zu drücken und sage guten Morgen, Anna. Hallo. Hallo. Anna ist da, das ist schön. Hallo Anna, 24. Ja, genau, 24. Anna, mach bitte den Fernseher oder das Radio, den Ton. Ja, ich mach kurz den Fernseher leiser. Ein bisschen ganz weg. Ja, okay, Moment. Ja. Okay. So. Hörst du mich jetzt? Ich höre dich gut, ja. Okay. Über was reden wir? Okay, ja, und zwar heute war der Horrortag meines Lebens. Was ist passiert? Ja, ich bin verheiratet seit 4 Jahren. Mhm. Und mein Mann ist heute um 9:30 nach Hause gekommen, total besoffen. Heute Abend? Ja, heute Abend. Mhm. War auf einer Party, ist nach Hause gekommen, 9:30, kurz vor 10. Ja. War total betrunken. Da hat er erzählt, dass die Leute in der Stadt über mich und über ihn schlecht reden würden, dass ich ihr zu anstifte und bla und so. Ja, und er hatte Angst, auf mich einzuschlagen. Hat er mich gegen die Wand geboxt, gegen den Kopf geboxt. Ja, überall. Meine Oberteil, meine Pulli zerrissen, meine Haare gezogen, auf mich eingetreten und so. Ich habe immer gesagt, hör auf. Ja. Der hat mich nicht gehört, ich habe gesagt, dann gehe ich jetzt zu meiner Schwester, ich hau es ab. Mhm. Und sie hat mich beleidigt, Hure und so, verschwinde von hier. Aber bevor du gehst, das mache ich, ich bringe dich um und so. Da hat er mich richtig eingetreten, das war der komplette Wahnsinn und so, das war sehr schlimm. Das heißt, sowas hat er noch nie gemacht? Nein, das hat er schon mal gemacht, das hat er sogar öfter schon mal gemacht. Ach so. Das war halt immer so blöd, ich habe mal gedacht, ach, ich bin daran schuld und alles. Ja. Ich hätte vielleicht nicht mit anderen Leuten reden sollen, mit anderen Männern, weil er immer ziemlich stark eifersüchtig war und Wie ging das denn vorhin aus? Bist du wirklich weggegangen oder hat er denn von dir abgelassen? Nein, er hat mich richtig rausgetreten. Aus der Wohnung raus? Ja, der hat mich erstmal von dem Wohnzimmer in die Küche geschleudert. Ja. Hat mich da gegen den Schrank geschmissen erstmal. Ja. Da hat er in der Küche auf mich eingeschlagen. Da wollte er diesen Schnitzel, womit man die Schnitzel weich klopft. Ja. Damit auf mich einschlagen, da habe ich mich geduckt. Da hat er mich, wo ich auf dem Boden lag, meinen Pulli zerrissen, hat mich gerade beleidigt, auf mich draufgespuckt. Hat er dich verletzt? Ja, also ich habe richtig am Kopfschmerzen, ich kriege auf jeden Fall blaue Flecke. Bist du denn aus der Wohnung, wo bist du jetzt im Moment? Dann bin ich geflüchtet in die Parterre von meiner Freundin. Ach so. In der Parterre. Ja. Bin ich hingeflüchtet, dann kam meine Tür, hat hier geklopft, geschrien, du Hure, ich bringe dich um. Und hat, wollte versuchen, die Tür zu treten, habe ich so schnell wirklich die Polizei angerufen. Und du bist jetzt immer noch bei der Freundin? Ja, ich bin jetzt immer noch hier. Und er ist oben? Nee, die Polizei war ja dann da. Und dann ist er abgehauen. Ach so. Er ist dann weggelaufen und dann haben sie, als sie hier waren, war er schon weg. Hm. Und dann haben sie so eine Fahne nach ihm rausgelassen, die haben ein Foto von ihm mitgenommen, haben ihn gesucht. Hm. Oder ist er schon halt mehrmals aufgefallen, ist auch bei der Polizei schon. Aber sie haben ihn heute noch nicht erwischt, weißt du nicht? Doch, und dann ist er wieder nach Hause gekommen. Ach so. Und hat mich dann gesucht mit seinem Roller in der Stadt, ist er mich suchen gefahren. Mhm. Hab mich angerufen die ganze Zeit, ich bin nicht rangegangen. Wo ist er denn jetzt? Jetzt ist er weg. Weil er ist wieder gekommen und er hatte 10 Tage verboten, nach Hause zu kommen. Er darf jetzt nicht nach Hause 10 Tage. Und du weißt nicht, wo er sich jetzt rumtreibt? Nein, dann ist er wieder gekommen. Der war gerade so eine halbe Stunde wieder hier. Hat sie auch bei meiner Nachbarin die Tür herumgeschlagen, hat gesagt, du Hure, ich weiß, dass du hier bist, komm hier raus, sonst mache ich euch alle beide Platz. Habt ihr denn die Polizei nochmal angerufen? Ja, und dann war die Polizei gerufen, die war gerade vor 20 Minuten wieder hier. Ja, ach du lieber. Und haben sie jetzt mitgenommen. Jetzt haben sie mitgenommen. Ja, aber jetzt haben sie mich wieder angerufen, dass er friedlich war mit denen und dass er jetzt halt bei einem Kollegen schläft. Mhm. Aber ich bin wieder so aufgebaut, ich habe total Angst, weil ich weiß, dass das verrückt ist. Jetzt muss ich nochmal fragen, habe ich am Anfang gar nicht mitbekommen. Habt ihr Kinder? Nein, haben wir nicht. Gott sei Dank. Ja. Du kennst ihn ja ganz gut, wenn der jetzt morgen ausgenüchtert ist. Wie ist er denn dann drauf? Oh, der wird jetzt richtig wütend sein, richtig sauer. Deswegen habe ich auch panische Angst. Ach so, der kommt dann nicht kleinlaut an und entschuldigt sich? Nee, das nicht. Vielleicht, wenn er merkt, dass ich es wirklich ernst meine mit der Trennung, dann vielleicht. Aber dafür ist es zu spät. Wie oft ist das denn schon vorgekommen, was du gerade erlebt hast? 3-4 Mal, als er mich richtig zusammengeschlagen hat, bestimmt. Mhm. Es fängt immer im Suff an, immer wenn er betrunken ist. Immer wenn er betrunken ist, genau, oder wenn er sich wenn er bekifft ist. Mhm. Und dann ist er total aggressiv. Normalerweise ist er immer so ein ruhiger und er gibt immer nach. Mhm. Dann ist er immer der ruhigere, der mal rausgeht und dann, wenn wir an die Luft geht, wenn wir uns mal streiten. Mhm. Also du hast richtig, ich merke ja, wenn das gerade erst passiert ist, da ist man sehr aufgebaut, du hast Angst, ne? Ja, voll durcheinander und alles. Ja, ja. Wie würdest du denn von deiner Warte aus die Ehe beschreiben, die ihr führt? Ich sag jetzt mal, am Anfang war es eigentlich ganz schön. Da war er auch immer, ja, nett und so. Der ist auch eigentlich so kein schlechter Mensch. Mhm. Der ist auch immer fleißig und alles, aber halt, der ist so in den falschen Freundeskreis reingerutscht, die alle dann mit Drogen zu tun hatten und immer auf Partys waren und alles. Und dann, wie ihre Freunde laufend betrogen haben, da muss er immer mitziehen, damit er nicht der Loser dasteht. Ach so, das heißt, da laufen auch andere Frauengeschichten, oder sind ja, schon gelaufen? Er hat immer gesagt, nein, nein, aber ja. Leute haben immer erzählt, doch und so. Und ich war halt immer so blöd, ich hab immer geglaubt, weil er meinte, ach, du bist so hässlich und so, sei froh, dass du mich hast. Und das sagt er, halt, der hat zu dir gesagt, du bist so hässlich, sei froh, dass du mich hast? Ja. Was ist denn das für ein Kerl? Der hat mir total immer das Selbstbewusstsein weggenommen. Mhm. Ich hab immer gedacht, ja, der hat anscheinend recht und so. Und aber was du mir erzählst, Anna, was du mir erzählst, finde ich ganz, ganz schlimm, muss ich dir sagen. Ja, und ich bin... Und eigentlich ist das, was du gerade erzählt hast, was heute Abend passiert ist, müsste eigentlich so der I-Punkt auf alles sein. Ja, ist es auch. Ich kann auch nicht mehr. Ich bin total weg. Es war das letzte Mal. Ich kann das nicht mehr. Ich bin auch nur Mensch. Und der wirklich auch mal der wieder dazu, mich umzubringen. Ich kann das nicht mehr. Ja, weil du ja in ständiger Angst leben musst. Ja, das ist es auch. Er ist mal so tierisch eifersüchtig. Ich darf keinen Mann begrüßen auf der Straße. Es ist egal, ob ich ihn vor unserer Ehe schon den Mann schon kenne. Mhm. Ob es ein Bekannter ist, der rast direkt aus. Hast du ihm denn schon mal das angedroht? Wenn du so weitermachst, dann bin ich ja, habe ich schon zigtausend Mal gemacht. Ich habe immer gedacht, ach ja, du redest immer so. Ja. Und einmal hatten wir vor einem Jahr schon mal getrennt. Da waren wir auch schon 2 Wochen getrennt. Da bin ich zu meinem Vater gezogen. Mhm. Ja, und dann kam er immer jeden Tag da an, immer am Weinen und mit Geschenken. Und tut mir leid, ich mache es nie wieder und so. Ach so, aber... Und dann bin ich weich geworden. Da hat er doch kapiert diesmal. Aber er hat es dann doch wieder gemacht. Ja, und dann fing es wieder an. Da war es ein halbes Jahr gut und dann fing es wieder an. Immer, weil er gemerkt hat, ach, die ist so dumm, die macht sowieso wieder. Die hat jetzt wieder eine große Klappe und sagt, ich gehe, macht es sowieso nicht. Mhm. Weil er immer dachte, ja, ach, die hat eh Angst, mich zu verlieren, die wird jetzt schon, die labert nur. Und also Anna, ich glaube, du musst Konsequenzen ziehen. Ja, ich weiß das selber, ich bin gerade so durcheinander, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ja, ja, also jetzt, heute Nacht kannst du auf jeden Fall bei deiner Freundin bleiben. Ja, ich kann hier bleiben, aber ich habe trotzdem Angst, weil ich weiß, dass so ein Kranker ist, dass er wieder nachts kommt. Ja, aber in die Wohnung kommt er ja nicht rein, in der du jetzt bist. Nee. Die Tür ist ja zu. Ja, Tür ist zu. Das ist schon mal sehr gut. So, grundsätzlich gebe ich dir recht. Hoffentlich denkst du morgen auch noch so. Du bist jetzt so also aufgebracht. Nee, das geht aber nicht. Dass es nicht so weitergeht, ja. Dass es definitiv nicht so weitergeht. Ja. Und der hat dich wahrscheinlich auch nicht ernst genommen in deinen Aussprüchen, wenn du gesagt hast, ich will mich trennen. Der hat er auch nicht. Ja, das ist immer das gleiche Lied. Der wird gedacht haben, oh Gott, ja, das wird schon wieder werden. Nee, und kam mit kleinen Geschenken und man hat gesagt, ja, jetzt ist ja alles gut. Dann musst du das auch durchziehen. Ja, das muss so sein. So, wenn du jetzt aber Angst hast und vielleicht auch weiterhin Angst hast, würde ich dir gerne jetzt gleich noch von meiner Psychologin ein paar Adressen und Telefonnummern geben, wohin du dich wenden könntest. Ja, das wäre gut. Damit du nicht so alleine stehst und nicht Angst haben musst, das ist eine Telefonnummer, da können sich dann Frauen hinwenden, die in eine solche Lage geraten sind, zum Beispiel. Ja. Ja? Liebe Anna, meine Psychologin heißt Magdalena. Ja. Du legst auf und sie ruft dich gleich an und sie wird dir alles geben, was du brauchst. Okay. Komm gut durch die Nacht. Ich glaube, du brauchst keine Angst zu haben, weil in die Wohnung wird er nicht reinkommen. Gut. Und zieh die Sache dann auch in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten durch. Ja. Alles Liebe wünsche ich dir. Okay, danke schön. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050. Wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann nur zu. Und jetzt ist nochmal der Bobby hier. Hallo Bobby, 24. Ja, hi, Domian. Hi, jetzt bist du da. Jetzt bin ich wieder da zum zweiten Mal. Gerade warst du weg. So, um was geht's? Ja, und zwar illegale Autorennen, Domian. Wie fährst du? Ja, teilweise schon auch. Auch viele Freunde von mir. Mhm. Wo fährst du die denn? An so einer Schnellstraße. Mhm. Also wir treffen uns meistens, wenn gutes Wetter ist, an der Tankstelle. Ja. Und dann wird das da quasi ausgehandelt, teilweise auch gewettet. Ja. Und das wird bei helllichem Tag gemacht oder nachts? Nee, das ist an der Abenddämmerung so. Also in der Abenddämmerung. Abends. Ja, genau. Das ist aber eine öffentlich befahrene Straße, die ist nicht gesperrt für euch. Nee, die ist nicht gesperrt. Das ist illegal. Mhm. Und du fährst da oft mit? Teilweise, hin und wieder schon. Ja, wie oft bist du denn schon mitgefahren? Ja, 10 Mal. 10 Mal? Vielleicht. Wie viel, ich gehe mal davon aus, das sind nur Männer, die das machen, nur Jungs. Ja, ja, klar. Wie viel fahren da so in der Regel dann mit? Unterschiedlich, also manchmal treffen sich über 50 Autos dort. So viele? Ja, ja, also es kam auch schon mal vor, dass hin und wieder schon wirklich 10 Polizisten war, Autos da ankamen und allen dort Hausverbot erteilt haben. Also das ist schon wirklich heftig. Also die Polizei ist schon auf euch aufmerksam geworden? Ja, aber die können auch nichts, ehrlich gesagt, dagegen machen. Die geben es halt nur Hausverbot. Die sollen die Tankstelle verlassen und das war's. Ne? Mhm. Ach, die haben euch nicht direkt bei dem Autorennen erwischt? Sondern nein, in Flagranti haben die uns noch nie erwischt. Nee. Also die haben euch nur erwischt, während ihr euch da getroffen habt in der an der Tankstelle? Ja, genau. Mhm. Richtig. Was fährst du für ein Auto? Ich fahre ein Corrado. Ein Corrado? Okay. Mhm. Was ist das, Corrado? Ein VW. VW Corrado? Mhm. Kenne ich überhaupt nicht. Wie sieht der denn aus? Ja, der ist so ein Sportwagen, ist das halt. Ah ja. So ähnlich wie ein Opel Calibra. Ach so, ah ja. Ja. So ein Coupé von VW halt. Ja, ja. Auf welche Geschwindigkeiten kommt ihr da bei diesen Rennen? Ja, teilweise schon 170, 180 Kilometer pro Stunde. Auf Landstraße? Auf Landstraße. Ja. Also das ist so eine Schnellstraße, da ist 70 erlaubt. Mhm. Und dann kommt man auch schon halt auf so eine Geschwindigkeit. Ist da schon mal was passiert? Nee, Gott sei Dank bisher noch nicht. Also echt Glück gehabt eigentlich. So, nun rufst du mich an mit einem heiklen Thema. Bitte? Ich sag, du rufst mich ja an jetzt hier mit einem heiklen Thema. Ja, es ist quasi ein Kick ist das. Und sagst auch, es ist Gott sei Dank noch nichts passiert. Das zeigt mir zumindest, dass du da auch nicht so hundertprozentig hinterstehst, was da passiert. Oder was ihr da macht. Ja, also ich muss dir auch dazu sagen, letztes Jahr bin ich auch mit Drogen am Steuern erwischt worden. Mhm. Und da hat mir schon alles irgendwie zu bedenken gegeben. Ne? Ja. Und was ist daraus geworden? Du bist erwischt worden und? Ich musste eine medizinpsychologische Untersuchung machen. Aber den Lappen durftest du behalten dann? Den durfte ich behalten, ja. Mhm. Ich durfte auch eine Menge Geld dafür ausgeben, ehrlich gesagt. Nämlich? Wie viel? Ja, so an die 200.000 Euro. Oh, das ist viel. Ja, das werde ich schon meinen kompletten Führerschein neu machen. Mhm. So Bobby, jetzt habe ich dich nach den Einzelheiten so ausführlich gefragt, weil ich mir einfach ein Bild machen wollte. Ja. Was ich dazu denke, kannst du dir ja wohl denken. Ja, die meisten Leute. Dass ich das komplett bescheuert finde, was ihr da macht. Ja, also und ich zwar, muss dazu sagen, Domian, für mich ist der Kick irgendwie geil als Sex, ne? Also, ja, ist mir egal. Ja. Nee, das ist kein Argument. Weißt du, was das absolute Hauptgegenargument ist? Dass du das Leben und die Gesundheit anderer Menschen gefährdest und dein eigenes Leben und deine eigene Gesundheit. Ja, das stell dir mal bitte vor, du verwickelst dich in einen Unfall mit jemandem, der mit diesem ganzen Quatsch nichts zu tun hat. Und du bist dafür verantwortlich, dass vielleicht eine Familie stirbt oder ein Familienvater oder ein Kind stirbt bei einem Unfall. Ja, das wäre bitte hart. So. Und das ist das absolut schlagende Argument. Da kannst du mir nicht mit Kick kommen. Man kann nicht alles machen, was einem Kick gibt. Das kann man nicht machen. Du musst ja über die Konsequenzen auch nachdenken. Ja, das stimmt, aber das bist nicht überlegen, diesen Zeitpunkt. Ne? Also ich weiß nicht, das ist ganz, ganz komisch. Klar, wenn du schon erstmal dahin gefahren bist und in der ganzen Aktion mit drin steckst, kann ich das auch verstehen, dass man dann irgendwie mitgesogen wird. Aber ja, das muss ja schon viel früher anfangen, dass du gar nicht erst dahin fährst und dass du dich von diesen Leuten auch trennst und absonderst, die so etwas veranstalten. Ja, einfacher gesagt als getan, Domian. Ich weiß, Bobby, wenn du im Knast sitzt, dann sitzt du im Knast. Und dann hast du vielleicht eine Gewissensbelastung dein ganzes Leben, wenn irgendwas passiert ist. Das ist aber viel schwerer, als Nein zu sagen, als jetzt Nein zu sagen. Ja, das stimmt. Das ist eine ganz, ganz einfache Rechnung. Jetzt ist das ein bisschen schwer, ja klar, logisch, kann ich verstehen. Aber wenn dir das mal ausmalst, in welche Lagen du geraten könntest, ist das überhaupt kein Vergleich, was da auf dich zukäme. Ja, da muss ich dir echt recht geben. Kannst du den Kick nicht woanders holen? Im Sport? Ja, schon. Ich gehe auch in der Muckibude, aber... Ja, oder Boxe. Mach Boxsport. Ja, irgendwas, wo du auch gefordert bist und wo es auch hart zugeht. Aber was in einem klaren Rahmen passiert. Ja, mein ganzer Freundeskreis ist so drauf. Ne? Also. Ja, aber du rufst mich hier an und du konntest dir an allen fünf Fingern abzählen, dass ich zu dir nicht sage, wow, geil, Bobby. Cool, mach ich mal mit demnächst. Das zeigt mir, dass du da schon deine Gedanken dir machst. Ja, auf jeden Fall. Ist denn da keiner bei von den Jungs, die auch so ein bisschen Zweifel haben, ob das so richtig ist? Und eigentlich weniger. Das sind alles irgendwie Fanatiker, sag ich mal. Ich finde das nämlich absolut nicht cool, sondern einfach nur blöd, was ihr da macht. Hast du eine Freundin? Zurzeit nicht, nee. Hattest du mal eine Freundin, während du das schon gemacht hast? Ja. Und was hat die damals dazu gesagt? Ehrlich? Ja, sag's mir. Die fand's geil. Manchmal höre ich ja, dass die Mädels dann ein bisschen vernünftiger sind und die Jungs zurückziehen. Ja. Aber es war in dem Fall dann nicht so. Nee. Du hast sie nur beeindruckt damit. Weniger, die fand es selber irgendwie alles faszinierend. Ne? Hast du noch Eltern? Ja, klar. Ja. Und Verhältnis zu denen? Super. Super. Weiß deine Mutter, was du da machst? Nee, bloß nicht. Ja. Die würde was erzählen, wenn die das wüsste. Ja, ich glaube, die wird mir die Ohren langziehen. Ja, aber zu Recht. Was machst du beruflich? Ich bin Gasfachanwalter. Ja. Hast du einen Job auch im Moment? Ja, klar. Ja, ist doch alles eigentlich so im grünen Bereich. Ja, auf jeden Fall. Guten Job, netter Kerl, Familie ist da. Ja. So. Und nur dieser Driss ist noch in deinem Leben. Ja, aber auch nur über den Sommer, so Winter. Ja. Aber Bobby, jedes Mal, wo du es machst, gibst du dich der Gefahr aus, die wir gerade beschrieben haben. Ja, stimmt. Abgesehen davon, dass du auch erwischt werden könntest und der Lappen ist vielleicht weg, das wären noch die harmloseren Sachen. Meine Sorge ist einfach das, was passiert. Wenn ihr irgendwo auf einen, was ich hier, ich weiß nicht, von wo du anrufst, aber ich weiß, dass man in der Eifel, im Nürburgring, auf dem Nürburgring, kann man sich da so Strecken mieten. Oder da kann man ja, das machen. Ich auch schon. Ja, das ist ja okay, wenn das in so einem Rahmen, dann fahrt euer Auto rein, wenn ihr Bock drauf habt. Aber macht es nicht in einem Rahmen, wo ihr fremde, unbeteiligte Menschen mit reinzieht. Ja, stimmt. Die vielleicht aus allen Wolken fallen, wenn da so ein Irrer mit 180 angeschossen kommt auf der Landstraße. Ja, meistens ist da ja keiner, ne? Meistens. Ja, aber meistens. Vielleicht ein einziges Mal ist einer. Und dann ist dann es passiert. Dann geht das gerade schief. Nicht? So, dann ist es passiert. Mhm. Ja, stimmt. Ich habe dir meine Meinung ganz klar gesagt, Bobby. Ja. Und ich fände das verdammt... Ich würde es nur zu Herzen nehmen. Ich fände das total cool, wenn du ab heute sagen würdest, nein, ich nicht mehr. Schluss aus. Und wenn ja, die Jungs auch irgendwie über dich herziehen, du bist der Klügere, wenn du nein sagst. Ja, hast du recht. Muss ich mein Auto verkaufen. Kannst dein Auto auch behalten? Oder hast du das Auto nur für die Rennen gekauft? Teilweise. Also es ist schon irgendwie, sag ich jetzt mal, aufgemotzt auf Rennsport, aber... Ja, okay. Dann ist das vielleicht gar nicht so ein falscher Trick, dann auch die Karre gleich zu verkaufen und dir ein Auto zuzulegen, was du für das normale Leben brauchst. Dass die Versuchung erstmal gar nicht mehr da ist, sowas zu machen. Wenn du einen ganz normalen Golf hast oder so, geht's vielleicht gar nicht. Ja, ich versuch's mal vielleicht. Ich muss mir das mal durch den Kopf gehen lassen. Ich bitte darum. Ja. Lieber Bobby, alles Gute. Ja, dir auch, Domian. Dankeschön. Was ich sagen wollte, deine Sendung ist echt der Hammer. Du hast es echt voll drauf. Danke, dass du es sagst. Lieber Bobby, mach's gut. Könnte ich vielleicht noch eine Autogrammkarte? Ja, haben. Kannst du. Wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Alles klar, danke. Tschüss. Ciao. Hier ist Rita. Rita ist 49. Guten Morgen, Rita. Ja, hallo, guten Morgen, Domian. Hallo, Rita. Was ist dein Thema? Mein Thema ist leider, ja, es geht um meinen Mann, der seit 3 Wochen im Krankenhaus liegt. Ja. Und es ist, was mir nicht einleuchtet, weil mein Mann war immer gesund, der weder eine Grippe noch sonst irgendwas, er war bis zum 23. Oktober, jetzt vor drei Wochen, ja, kerngesund, ging zur Arbeit, alles, hat sein Hobby, alles gemacht. Und es war also bei uns jetzt, oder bei mir im Kopf, wie eine Explosion. Ja. Weswegen ist er denn? Dass ich jetzt vor 3 Tagen die Nachricht von den Ärzten bekommen habe, dass mein Mann also Speiseröhrenkrebs hat. Mhm. Und ja, also kann man sagen, im Endstadium. Und er hat vorher nichts gemerkt? Gar nichts. Er konnte alles essen. Wir haben alles, es war überhaupt kein Thema, dass er mal gesagt hätte, ich kann nicht schlucken oder sonst irgendwas. Gestern hatten wir dann seit gestern komplettes Nierenversagen. Das also dazugekommen ist. Somit kann man auch also weder mit Chemo noch sonst was anfangen. Das wäre also unmöglich. Das heißt, er liegt auf einer Intensivstation im Moment? Nee, das ist eigentlich nicht die Intensiv, das ist also die Station, aber er war die ganze Zeit jetzt alleine. Ja. Oder liegt alleine. Ja. Und es ist genauso die Explosion, die jetzt bei meinem Mann da stattgefunden hat, in meinem Körper. Ich finde, ich habe eine Leere im Körper. Ich finde mich nicht mehr in meinem Körper. Mein Kopf ist leer. Und ja, weil es ein Schock ist, den du da ausgesetzt bist im Moment. Das ich habe schon gesagt, wenn ich zu meinem Mann gehe oder wenn ich in die Klinik gehe, ich kann nicht einmal eine Träne quetschen. Ich denke mir dann oft schon, was ist los mit mir? Ja. Aber das halte ich für ein, das ist, glaube ich, ist fast normal, wenn man, du bist ja wirklich in einem ganz frischen Trauma. Da es kann ist man, Wahnsinn. Da kann man nicht weinen. Ich meine, ich irgendwer muss mich doch morgen mal kneifen und sagen, so, jetzt hast du lange genug geschlafen oder geträumt, wach endlich auf. Sag mal, Rita, vor 3 Wochen, wie ist das denn vor 3 Wochen rausgekommen? Durch eine Routineuntersuchung oder hat er doch dann Schmerzen? Nein, gar nichts. Es war ganz ein normaler Tag. Mein Mann kam aus der Arbeit, wir waren vorher essen und das Erste, was mit der Sache zu tun haben oder wo es losgegangen, er sagt, Mensch, das Essen, das war nicht so mein Fall, das liegt mir schwer im Magen. Das war der erste Satz. Und von er legte sich an diesem Abend, was er nie macht, auf die Couch und nach der Arbeit und dann hat es ihn gefroren und die Decke geholt und dann habe ich schon gesagt, ich glaube, du kriegst eine Grippe. Deine Augen, sage ich, du siehst komisch aus. Am anderen Tag in der Früh, er geht zur Arbeit, er kommt aus der Dusche, ich sehe ihn an und sage, mein Gott, deine Augen sind aber komisch. Und da waren die Augen schon gelb. Mein Mann ging in die Arbeit. Dann hat er mich angerufen und gesagt, dass er zum Arzt geht. Also an und dem Tag? Der Hausarzt hat ihn sofort zum Internisten geschickt. Ja. An dem Tag. Ja. Er ging zum Internisten. Der Internist hat also Untersuchungen gemacht. Und von diesem einen Tag ist dieses Augengelb auf dem ganzen Körper übergegangen. Mein Mann war in 0, nix, von 0 auf 100 mit einer Gelbsucht befallen. Also es war die erste Rede Hepatitis. Ist er dann direkt ins Krankenhaus gekommen? Am anderen Tag waren die Werte von 0 auf 100 und ist also sofort in die Klinik. Das war also eine Sache von 2 Tagen. Und dann in der Klinik hat man wahrscheinlich dann auch dann den Krebs festgestellt. Wir haben 8 Tage oder 10 Tage haben wir Untersuchungen durchgeführt von A bis Z. Da muss ich nochmal sagen, ich möchte jetzt nicht die Stadt sagen, aber das Klinikum, also das ist Wahnsinn. Und die Ärzte haben zu mir nur sagen können, Frau Köln, Entschuldigung, aber wir können Ihnen nur sagen, er ist schwer krank, aber wir wissen nicht warum. Und nach 8 Tagen kam das dann raus, ja, was er hat. Sag mal, Rita, du hast gerade gesagt, du hast es sehr ernst geschildert. Gibt es gar keine Möglichkeiten, keine Hoffnung, was man mit ihm jetzt machen könnte, dass er sich doch wieder regeneriert? Gibt es keine Therapien? Sondern unser großes Problem ist, dass seit gestern komplettes Nierenversagen dazugekommen ist. Hast du gerade gesagt, ja. Das heißt, da kann man nichts machen. Er hängt seit gestern an der Dialyse. Wie stark ist der Krebs denn im Körper schon gestreut? Tja, die Lymphe sind befallen. Und dieser Lymphknoten hat also dann die Gallengänge zugemacht. Und dadurch kam diese Explosion mit dieser Gelbsucht. Verstehe. Da ging natürlich ein Organ ins andere über. Weiß dein Mann um die sehr ernste Lage seiner? Das ist genau das, warum ich keine Nacht mehr schlafen kann. Weil ich nicht weiß, wie weit er Bescheid weiß. Ach so, also du hast es ihm nicht gesagt? Er wird mir auf jeden Fall nicht, oder er hat mir gegenüber sowas noch nicht geäußert. Ja. Weißt du denn, du könntest ja die Ärzte fragen, ob die es ihm gesagt haben. Das ist das Erste, was ich den Ärzten verboten habe. Ach so, die sollen es ihm nicht sagen? Nein. Weil mein Mann und ich uns da einig sind, das weiß ich. Wir hatten vor 2 Jahren den Fall von einer guten Freundin, die mit 40 Jahren an Krebs gestorben ist. Und damals war das für mich also ein Ding der Unmöglichkeit. wie die, also, oder ihr Mann mir erzählt hat, dass die Ärzte das gesagt haben, irgendwann in der Nacht, ihre Frau hat das Recht zu wissen, wie lange sie noch zu leben hat. Mhm. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, sollte mit mir mal irgendwie sowas sein. Mhm. Ich will auf gar keinen Fall von diesem Recht Gebrauch machen. Ach so. Und, hat er das, und dann sagt mein Mann drauf, und ich pfeife da auch drauf, das will ich, das sowas würde ich niemals wissen. Ah ja, das ist ja, finde ich, eine sehr wichtige Aussage, wenn ihr darüber gesprochen habt. Ja. Dann halten, du glaubst auch, dass die Ärzte sich daran halten, dass sie ihm das nicht sagen. Die Ärzte haben mir das versprochen. Mhm. Mhm. Bloß ich habe jetzt das Gefühl, ja, ich weiß es nicht. Kannst du denn mit jemandem über diese Not reden, in der du jetzt steckst? Hast du eine nahe Freundin, eine Verwandte? Ich habe erstens einmal meine Schwester, die also total mit mir leidet. Ja. Und mit der ich wirklich, das ist so ziemlich die einzige mit und meine beste Freundin, ja, die also ganz genau Bescheid wissen, was mir die Ärzte, dass ich dieses Ärztegespräch schon gehabt habe. Habt ihr denn auch Kinder? Ich habe einen Sohn. Wie alt ist der Sohn? Der ist 24. Weiß der denn schon Bescheid? Den haben sie dazugeholt vor 3 Tagen, ja. Mhm. Der weiß genauso der Bescheid. Weiß Bescheid. Aber der hält sich auch zurück, der sagt dem Vater nichts. Nein. Der weiß dem Vater und mein Sohn ist in einem Stadium, der sagt, wie soll ich sagen, für ihn ist das eine Aussage gewesen von den Ärzten, okay, mhm, aber so quasi, das akzeptiere ich einfach nicht. Ach so, naja. Also er blockt das total ab. So wie ich das eigentlich fast auch, bloß wie gesagt, wenn man es jeden Tag sieht, wenn man das jeden Tag sieht. Ist das furchtbar. Ist das ganz furchtbar. Das ist mir klar. Ich hoffe, dass ich die Stärke behalte. Ich habe bis jetzt... Ist er denn mehr Bewusstsein? Ja. Ja. Fragt er dich denn irgendetwas? Hat er schon mal irgendwas gesagt? Wie? Zum Beispiel, wie ernst? Ja? Wenn er das nicht wissen will, fragt mit er Blicken. Mit Blicken. Mhm. Mhm. Bist du dennoch etwas hin und her gerissen? Dass du denkst, ich muss ihn vielleicht doch etwas vorbereiten? Oder bist du mit dir ganz im Reinen, dass du nichts sagst? Ich bin mit mir im Reinen, dass ich und dass er das auf gar keinen Fall wissen soll. Wenn er dich aber dennoch fragen sollte, was machst du dann? Das weiß ich nicht. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dass dann wirklich mein Zusammenbruch kommt. Mhm. Wenn, das weiß ich nicht. Ja, lass mich schnell sagen, sonst habe ich das vergessen. Ich finde das richtig, wenn ihr eine Abmachung getroffen habt, dass ihr das jetzt so durchzieht. Nun ermisst man ja gar nicht, was in einem so schwer kranken Menschen vor sich geht. Mhm. Da kann man ja seine Meinung auch unter Umständen, wenn man im Krankenbett liegt, ändern. Sollte er dich klar fragen? Er würde dich gar nicht klar fragen, wenn er es vielleicht nicht wissen wollte. Sollte er dich klar fragen, wäre es vielleicht doch das Richtige, ihm dann die Wahrheit zu sagen. Das ist eben meine Unklarheit und Sie meinen, ich sollte sagen. Ja, also nicht von dir aus, weil ihr habt ja eine Vereinbarung getroffen. Mhm. Aber wenn er die klare Frage stellt, dann wirft er ja eigentlich die Vereinbarung über Bord. Mhm. Das heißt, da wäre dann ja doch ein Wunsch in ihm, etwas zu erfahren über seinen Zustand. Ich glaube, dass ich es dann machen würde an deiner Stelle. Das ist eine sehr schwierige Frage, die man nicht so hoppla hopp beantworten kann. Aber wenn er richtig das formulieren würde, ja. Wahrscheinlich ahnt er das ja sowieso im Moment, weil er sich bestimmt sehr, sehr elendig fühlt. Er ist ja nicht dumm, er ist ja ein total heller Kopf. Und ich meine, er liest sehr viel, er ist, wie gesagt, sehr viel im Internet, was also Gesundheitssachen anbelangt. Mhm. Er ist nicht dumm, aber ich glaube, dass er selber Panik hat. Mhm. Ich merke seit 3 Tagen, wenn ich oft bei ihm bin, und er, wie gesagt, diese schweren Attacken, er steht ja unter Morphium, er hat ja seit 14 Tagen, also Morphium, wo ihm Morphium spritzt und Morphiumpflaster und zusätzlich noch Spritzen und alles Mögliche. Er muss das wissen. Aber ich glaube, dass er, um mich zu schonen, das glaube ich gar nicht macht. Mhm. Mhm. Weil Was meinst du denn? Das ist sehr schwierig. Du meinst aber, dass er aus Rücksicht auf dich das nicht besprechen möchte? Ich glaube ja. Meinst du, dass es... Denn in den Augen kann ich ihm anlesen. Meinst du, dass es für ihn vielleicht gut wäre, darüber zu sprechen? Dass es ihm Erleichterung bringen würde, es auszusprechen? Kann man von Erleichterung sprechen, wenn man weiß, ich muss in, was weiß ich, jetzt dann sterben? Weil seinen Zerfall kriegt er ja mit, wie schlecht es ihm geht. Das Wort Erleichterung ist vielleicht ein falscher Begriff, aber vielleicht... Es ist doch ein Horror. Vor 3 Wochen... Aber lass mich sagen, wenn vielleicht ist es für ihn, wir reden ja jetzt einfach, wir spekulieren ja, vielleicht ist es für ihn noch belastender, wenn er wirklich nur aus Rücksicht auf dich nicht spricht. Vielleicht wäre es ihm keine Erleichterung, aber etwas, eine kleine Wohltat im Herzen, wenn er sich aussprechen könnte. Das frage ich dich, ich will es dir nicht einreden, ich frage es nur. Und wenn du vorsichtig an ihn rangehen würdest und fragen würdest, sollen wir sprechen? Mhm. Vielleicht, dass du es einfach mal so offen sagst. Und du signalisierst, dass du bereit bist, dass du sagst, ich kann und möchte über alles sprechen, wenn du es auch möchtest. Dass du ihm einfach das Gesprächsangebot hinlegst. Ich habe mir jetzt vor 4 Tagen das erste Mal vor 3, wie er die Diagnose kriegt, dass er also komplettes Nierenversagen da ist, dass er also an die Dialyse muss, da war es das erste Mal, wo ich dann gesagt habe, lass es raus, weil ich habe gesehen, wie schlecht es ihm ging, wie verzweifelt ich, aber wie gesagt, er hat immer gekämpft mir gegenüber, wo ich dann gesagt habe, lass es raus, lass es endlich raus. Das hast du gesagt. Schrei es raus oder brüll es raus oder schmeiß es raus. Nimm irgendwas und schmeiß es an die Wand, damit ich endlich weiß, wie dir innerlich zu. Ja, ist. Ja. Wie hat er denn darauf reagiert? Dann ist genau das passiert, was ich ihm gesagt habe. Er hat geheult, er hat getobt, er hat mit Fäusten aufs Bett geschlagen, er hat wirklich geweint, wie man so schön sagt. Gott und Wasser. Und es war irgendwie sogar für mich dann eine Erleichterung, weil ich sage, der Körper innerlich, er muss ja zugeschüttet sein. Aber er hat nur in Anführungszeichen geweint, er hat nicht gesprochen. Nein, er hat nicht gesagt, das ist, weil er immer wieder, er hat zum Beispiel heute Besuch gehabt von ganz, ganz gut, also unseren besten Freunden mit, oder gestern, also wirklich, das sind zwei Ehepaare, denen er erzählt hat, naja, nächstes Jahr werden wir wir haben super tolle Urlaube gemacht, wir fahren gerne in Urlaub, und mein Mann war schon immer auf der richtigen Seite, wo er sagt, solange ich das Leben genießen kann, solange es uns gut geht, denn wir haben also nicht diesen einen Schicksalsschlag, vor 6 Jahren haben wir die Nachricht nachts gekriegt, unser Sohn wird die Nacht nicht überleben. Ja. Er hat überlebt, wir haben gekämpft, wochenlang. Ja. Also dein Mann hat gesagt, dass er gerne nächstes Jahr in Urlaub fahren möchte. Ja, und er hat gesagt, selbst wenn ihm die Dialyse jetzt bleibt, also wir können trotzdem in Urlaub fahren, er kann ja die Dialyse überall machen. Rita, jetzt geht meine Sendung gleich vorbei. Wir werden dich aber auf jeden Fall gleich nochmal anrufen. Ich möchte dir nur an dieser Stelle nochmal sagen, es darf nicht sein, dass er nur aus Rücksicht auf dich schweigt. Das darf nicht sein. Das musst du herausbekommen. Denn dann wäre es für ihn vielleicht wirklich wohler, wenn er seiner Seele etwas Luft machen könnte. Aber ich glaube, dass er die Auskunft sich dann von einem Arzt holt, bevor er da nicht kommt. So, liebe Rita, du legst auf, wir rufen dich gleich wieder an. Gut, Domian, deine Sendung. Ich Dankeschön. So.